Die Erde bebt next to us, wenn wir Alarm schlagen. Wir sind die, vor denen euch eure Eltern gewarnt haben. Dreh den Scheiß noch lauter auf. Schrei den Scheiß noch lauter raus. Die Erde bebt next to us, wenn wir Alarm schlagen. Wir sind die, vor denen euch eure Eltern gewarnt haben. Dreh den Scheiß noch lauter auf. Scheiße, ja, ich bin der Beatbomb, meine Stimme auf On. Ich bin der Freudenspender, der mit dem einzigen Funko-Phänomenon. Seid ihr für dickflüssige Rhymes bereit? Deutscher Rap lebt und in Darmstadt rappen alle wie nein. Ach, noch eins, ich rap bis an mein Ende, denn das Einzige, was zählt, ist deine Crew zu represent. Yeah. Rap für die Stadt, die Ladies und die Jungs, für die DJs, die MCs, die Breaker und die Kunst. Ja. Für den Fünffinger zum Hill und den Herrengarten, fürs schwarze Viertel und die Penner, die unter uns am Brücken schlafen. Für Schwarz, Gelb, Bagoff oder Arm, B und B2. Für BZ meine Brüder, Sire und die H1 Crew. Wir sind eine große Clique, Darmstadt Hip-Hop siegt. Wir ballen die Fäuste und ziehen zusammen in den Krieg. Wir sind die deutschen Rockefeller, Twister und Memphis Bleak. Und killen den Rest der Welt mit unserer Mördermusik. Die Erde bebt next to us, wenn wir Alarm schlagen. Wir sind die, vor denen euch eure Eltern gewarnt haben. Dreh den Scheiß noch lauter auf. Schrei den Scheiß noch lauter raus. Die Erde bebt next to us, wenn wir Alarm schlagen. Wir sind die, vor denen euch eure Eltern gewarnt haben. Dreh den Scheiß noch lauter auf. Schrei den Scheiß noch lauter raus. Bin so auf Zone, nenn ich Stein, der Karl auf dein Bewusstsein fällt. Komm mit bewussten rein, bewusst rein. Und sag zu Frust im negativen Fluss nein. Viel zu viele, die denken, sie könnten stein, nur weil sie daheim an Stuss fallen. Auf unseren Wegen ist Real Hip-Hop pflegen, pflicht meine Mouth aus. Die mit Schlägen trifft mir der Kraft von einem Bus, du musst heilen. Der Jitso-Punchline-Hit-Flow, der prägend ist, nenn mich den schwarzen Vitali Klitschko, der mit seinen Battle-Rhymes jeden verdricht, bis der Keim in meinem Reim in deinem Kopf aufgehen sprießt. Wenn du draufstehst und fühlst, siehst du bald Bamba, Seerau, Rüstband, Sport ist Mittel zum Zweck und braucht. Plus, dass ich meinen Hals noch wund auf. Check dieses Punkt aus, es ist besser, du trinkst dich vom Grund auf. Mein Reim ist so bildlich wie Van Gogh, dass du sehen kannst, wie ich mein Schild wisch und jeden Track überdeckt, wie Filzstift. Die Erde bebt next to us, wenn wir Alarm schlagen. Wir sind die, vor denen euch eure Eltern gewarnt haben. Dreh den Scheiß noch lauter auf. Schrei den Scheiß noch lauter raus. Die Erde bebt next to us, wenn wir Alarm schlagen. Wir sind die, vor denen euch eure Eltern gewarnt haben. Dreh den Scheiß noch lauter auf. Schrei den Scheiß noch lauter raus.